Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Glaube, Liebe, Mafia. Die Frau des Paten von Marc Zack. Regie Thomas Leutzbach. Vor einem halben Jahr verdächtigte man mich zu Unrecht des Mordes. Und ich saß unschuldig wochenlang in U-Haft. Kurze Zeit nachdem ich entlassen wurde, gelangte ich zu unerwartetem Ruhm. Dank einer großen Kölner Boulevardzeitung. Die Kinder auf der Straße liefen mir nach und die Erwachsenen grüßten mich respektvoll. Zumindest in Köln, genauer gesagt in Köln-Mülheim. Und da vor allem im Bereich der Kolbstraße und hauptsächlich unter den türkischen Mitbürgern. Mein Nachbar und Freund Ahmed holte mich damals mit seinem Taxi aus dem Gefängnis ab. Hey, Josef. Ich schwöre bei meinen Kindern, ich habe die ganze Zeit gewusst, du bist total unschuldig. Danke, Ahmed, danke dir. Kommst du gleich zu mir essen, ne? Mein Schwager, der hat seit 2 Wochen eine Metzgerei übernommen. Ich habe jetzt das beste Lammfleisch von Köln. Ne? Danke, danke, Ahmed. Erst nach Hause. Wie geht's dir denn? Na, super, super. Na, sagen wir, ganz gut. Also okay, ja, im Prinzip ganz okay. Ich habe nur was Ärger. Was ist denn? Ein bisschen Stress. Die Idioten von der Taxizentrale wollen mir meinen Taxischein wegnehmen. Was? Wieso? Bis zur Gerichtsverhandlung. Welche Gerichtsverhandlung? Ich habe jemanden rausgeschmissen. Verstehe nicht. Du hast einen Fahrgast rausgesetzt. Das war kein Fahrgast, Josef. Das war eine rassistische Blondine aus dem Osten. Woher weißt du, dass die aus dem Osten war? Na, weil sie den Flug nach Leipzig kriegen wollte und so ein Sächsisch gesprochen hat, dass ich Kopfschmerzen bekam. Josef, du weißt, für mich sind alle Menschen gleich. Die einzigen, die ich jetzt hasse, sind Sachsen. Ja, und natürlich Rassisten. Jetzt mal langsam, Ahmed. Was ist genau passiert? Sie steigt ein, abends, kalt, Regen, in ihre Domina-Kostüm. Es war ja Karneval. Ich fahre sie zum Flughafen, wir kommen ins Gespräch, wo kommst du her und so weiter. Sagt sie, ich hatte auch mal einen türkischen Freund. Schön, sag ich. Wie lange wart ihr denn zusammen? Eine Nacht, sagt sie. Ach so, sag ich. Und, war's schön, sagt sie. Ich wusste, dass man euch Türken beschneidet, aber dass es gleich so viel ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Oh, und da hast du die Nerven verloren. Nein, überhaupt nicht. Ich blieb ganz cool. Ich habe sie nur rausgesetzt an einer Nothaltebucht an der Autobahn. Im Regen, im Dunkeln und im Domina-Kostüm? Was hättest du denn gemacht? Tja, ist kein leichter Fall. So, da sind wir. Wer ist denn der Typ da vor deiner Tür? Botzki, Chefredakteur des Kölner Stadtkuriers. Wusste von meiner Entlassung noch, bevor ich es erfahren habe. Herr Bondo, ich komme gleich zur Sache. Sie verbrachten unschuldig längere Zeit in U-Haft wegen eines Mordverdachts. Ja. Ich biete Ihnen 2000 Euro für die Exklusivrechte an Ihrer Geschichte. Danke, Herr Potzki, ich fühle mich geehrt. Schreiben Sie über mich. Es gibt allerdings 3 weitere Zeitungen und ein Wochenmagazin, die auch gerne über mich berichten würden. Gut, ich biete Ihnen 3000. Für die Exklusivrechte 20.000. 4.000. Gut, 19. 5.000 ist mein letztes Angebot. 18. Und ich biete Ihnen sensationelle Staatsgeheimnisse aus den 80ern, aus meiner KGB-Tätigkeit in der DDR. Interessant. Ich biete Ihnen 10.000, wenn es um die Entführung eines Westdeutschen geht. 17. Und ich berichte über die Unterwanderung der Friedensbewegung an den westfälischen Gymnasien. Nein, ist mir zu dünn. 12.000, mein allerletztes Angebot für die Bespitzelung eines Westministers. 16.000. Und ich erinnere mich an den Atombombentransport von Dresden nach Potsdam, bei dem die Bombe von betrunkenen Rotarmisten so nachlässig befestigt worden war, dass sie vom LKW herunterfiel und fast eine atomare Katastrophe ausgelöst hätte. Betrunkene Russen und atomare Katastrophe? Hört sich gut an. 14.000. 15.000. Und ich schreibe, wie verhasst und gefürchtet der Kölner Stadtkurier beim KGB war als Bollwerk für Demokratie, Pressefreiheit und investigativen Journalismus. Meinetwegen. Wir leben schließlich in einem zivilisierten Land und wollen nicht wie auf einem orientalischen Basar falschen. Ich investierte das Geld in die Werbung für mich als Privatdetektiv. Renovierte das Büro in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung in der Kolbstraße und stellte für halbtags eine Sekretärin an, Silvia, Ethnologiestudentin im 13. Semester. Die Investitionen haben sich nicht wirklich gelohnt. Auch knapp 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg schenkt die deutsche Bevölkerung einem sowjetischen Ex-KGB-Agenten einfach nicht das ihm gebührende Vertrauen. So steckte ich langsam wieder in Geldschwierigkeiten. Morgen, Josef. Aufstehen. Mehr Glück hatte ich mit Silvia. Sie war loyal, fleißig, intelligent und verschwiegen. Nur halt ein bisschen krank. Sie litt an pathologischem Exhibitionismus und lief daher die meiste Zeit komplett nackt im Büro herum. Mich störte das nicht weiter. Es stieß aber nicht bei allen weiblichen Kunden und schon gar nicht bei meiner Freundin Judith auf grenzenlose Begeisterung. Na los, aufstehen, Josef. Du hattest schon 2 Anrufe. Judith war die Karriereleiter hinaufgestiegen und von der Mordkommission in die Abteilung für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens gewechselt. Sie begann, Russisch zu lernen und hatte sich als Ziel gesetzt, die russische Mafia zu besiegen, inklusive Putin. Nach unserem gestrigen Abschiedsumtrunk war sie für 2 Wochen nach Petersburg zu einem Interpol-Fortbildungsseminar geflogen. Wer hat denn angerufen? Herr Czoban. Ach, der Vermieter. Was will er denn? Ich vermute die Miete für die letzten 2 Monate. Er ruft gleich nochmal an. Ach. Und eine Heidi Gollob aus Düsseldorf. Sie will dich unbedingt sehen und kommt in einer halben Stunde her. Sie sagte, du kennst sie. Ja, ja, Heidi. Mit der war ich zusammen, so ein halbes Jahr oder so. Ist aber auch schon, oh Gott, 15 Jahre her. Ja gut, dann steh auf. Ich stehe nicht auf, bevor du dich nicht angezogen hast. Das ist Erpressung. Ja, KGB-Methoden. Das ist vermutlich wieder Czoban. Detektiv Bonder, Silvia Kischka am Apparat? Moment mal. Josef Bonder hier. Was gibt's denn so Wichtiges am Sonntag in der Früh? Judith Wendel hier. Störe ich gerade? Ach, Judith, nein, du störst mich natürlich nicht. Nie. Ich dachte, der Vermieter wäre dran. Am Sonntag in der Früh ist deine Sekretärin bei dir, vermutlich nackt und du gehst nicht an dein Handy. Arbeitest du vielleicht gerade an einem außergewöhnlich wichtigen Fall? Nein, Judith, ich habe geschlafen und mein Handy ist noch aus. Bist du gut gelandet in Petersburg? Wie war der Flug mit der Aeroflot? Ich bin gelandet, wie du hörst. Und was den Flug anbetrifft, kann Aeroflot den ersten Preis beanspruchen in der Kategorie unaufdringlichster Service, weißt du? Und was unsere Beziehung angeht, da Judith, will ich dir... ich vermisse dich auch. Sollen wir heute Abend in Ruhe telefonieren? Na, weiß ich noch nicht. Wenn ich mich langweilen möchte, rufe ich dich an. Ups. Judith, schön, dass du dich langweilst. Ich nix langweile. Seit 2 Monaten keine Miete kommt auf Konto. Ja, stimmt, stimmt, Herr Czoban. Meine ukrainische KGB-Rentenzahlung hat sich etwas verzögert. Ja, ja, ja, ja, ja. Wann Sie zahlen Miete? Sobald das Geld hier ankommt, auf Wiederhören. Josef? Ja. Das mit der Rente ist doch gelogen, oder? Nein, Silvia, das ist nicht gelogen, sondern erfunden. Wo ist denn da der Unterschied? Ist für dich Lüge und Erfindung dasselbe? Nein. Sag ich doch. Also zieh dich jetzt an und lass uns was frühstücken. Es steht schon alles auf dem Tisch. Hi. Du siehst wie immer blendend aus. Danke. Modelst du? Nein, Juri will es nicht. Nein? Na sowas. Möchtest du einen Kaffee? Ein Cappuccino, stimmt's? Ja, danke, gern. Silvia, machst uns bitte einen Cappuccino und noch ein Espresso für mich. Ja, klar, gerne. Kommt gleich. Was führt dich zu mir? Juri betrügt mich. Vermutlich mit einer Kölnerin. Hm. Denkst du oder weißt du? Hier. Das Telefonat habe ich gestern heimlich mit meinem Handy aufgenommen. Wenn ich nur an dich denke, wird er hart wie Kanone von sowjetischen Panzern. Tut noch weh, ist aber schön. Nein, kein Grund zur Eifersucht. Da läuft seit Wochen nichts mehr. Nein, sie war nicht Miss Düsseldorf. Sie war Miss Düren. Und das vor gefühlten 30 Jahren. Ich kann nicht mehr mit ihr. Kanone macht nicht mehr Piff-Puff. Ab Montag bin ich ein paar Tage verreist. Wenn ich zurück bin, komme ich nach Köln. Und dann sehen wir uns wieder. Auf dem Sofa. Stimmt das? Was? Kanone hart wie sowjetischer Panzer? Seit Wochen kein Sex? Ich hatte eigentlich nicht vor, mit dir über mein Sexualleben zu reden. So, bitte Cappuccino und Espresso. Sag mal, die ist ja nackt. Störe ich gerade? Nein. Silvia, zieh dich bitte an. Hast du die Therapie wieder abgebrochen? Dr. Buchs ist in Urlaub. Ihr Exhibitionismus ist schwer pathologisch. Ich bin der Einzige, der sie noch nicht gefeuert hat. Sie schreibt seit Jahren ihrer Doktorarbeit in Ethnologie irgendwas über Ureinwohner am Amazonas. Kann einem wirklich leid tun. Ach ja? Ich meine gleich. Wie kann ich dir helfen, Heidi? Ich will, dass du Juri überführst. Mhm. Wozu? Willst du die Scheidung? Ja. Gut. Was würde es kosten? Für dich oder normal? Normal. Normal 5.000. Und für mich? Für dich 500.000. Wie? Warum? Was macht Juri beruflich? Das weißt du doch. Ich will es von dir hören. Er ist Geschäftsmann. Bitte etwas genauer. Was soll das, Josef? Das weißt du doch genau. Er hat Spielhallen, Wellnessclubs, Import-Export. Richtig, Import-Export. Juri importiert Mädchen aus der Ukraine, lässt in seinen Puffs arbeiten, für das Geld kauft er Waffen, die er nach Afghanistan und Kolumbien exportiert, um von dort wiederum Drogen zu importieren. Aus dem Erlös kauft er sich neue Mädchen. So genau weiß ich das alles gar nicht. Aber wenn man ganz böse und russenfeindlich wäre, könnte man diese Art von Geschäften auch organisiertes Verbrechen nennen, stimmt's? Soll ich wieder gehen? Heidi, du weißt, wie sehr ich dich mag, aber soll ich für ein paar Tausende bei der russischen Mafia herumschnuffeln, meinen Ruf und die guten Beziehungen zu den Jungs aufs Spiel setzen, damit du die Hälfte von Judys schätzungsweise 60 Millionen bekommst? Und das wäre noch die amerikanische Variante, also Happy End. Realistischer ist die russische. Juris Tränchen auf deine Beerdigung nach einem tragischen Autounfall oder einem Treppensturz. Ja. Und was schlägst du vor? Ich kenne Juri gut aus gemeinsamen KGB-Zeiten, weißt du ja. Man darf ihn nicht zu sehr reizen, aber man kann sich mit ihm einigen. Weißt du was? Ich höre mich ein bisschen um. Red mal bei Gelegenheit mit ihm. Ist gut, Heidi. Ja, was du vielleicht schon machen könntest. Bring dein Auto zur Reparatur und leihe das von Juri. In seinem Navi könnte die Adresse gespeichert sein. Schreib alle Kölner Adressen auf, die du findest. Dann schauen wir mal weiter. Und jetzt gib mir mal 500 Euro Anzahlung. Ich nehme an, eine Rechnung brauchst du nicht. Josef, ich bin es, Ahmed. Ahmed, was gibt's denn so Wichtiges mitten in der Nacht? Diese Nazi-Schweine, die haben mir mein Taxi total auseinandergenommen. Wo bist du? Hier, Hollweiler Straße, Ecke Kolbstraße. Okay, fass nichts an, ich komm sofort. Ahmed trauerte. Es war 3 Uhr in der Nacht, kalt und nass. Er saß auf einem Campingstuhl neben seinem Taxi, oder besser gesagt neben dem, was davon übrig geblieben war, wie neben dem Sarg eines Familienmitglieds. Das Auto war ein Wrack, ein Skelett. Räder, Türen, Spiegel, Radio, Vordersitze und sogar der Benzstern waren abmontiert. Ein gespraytes Hakenkreuz zierte die Windschutzscheibe. Unter dem Scheibenwischerarm klemmte ein Stück Papier aus einer Zigarettenschachtel, auf dem mit Kugelschreiber gekritzelt stand: Hau ab, du Türkenschwein, Deutschland für Deutsche. Was soll ich jetzt machen, Josef? Ich habe 3 kleine Kinder. Wie soll ich die ernähren? Ahmed, das Baby wird doch noch gestillt, oder? Ja. Na, siehst du, dann sind es ja nur 2 Kinder, die du ernähren musst. Ist also nicht ganz so schlimm. Hast du der Versicherung Bescheid gesagt? Die haben gesagt, zuerst müsste ich bei der Polizei Anzeige machen. Und ich habe doch bis zur Gerichtsverhandlung Fahrverbot. Habe ich dir erzählt, weil ich einen Fahrgast an der Autobahn ausgesetzt habe. Verstehe. Ich schau mal, was ich tun kann. Und jetzt komm, lass uns mal gehen. Weißt du noch, damals im Juni 2004, diese Nagelbombe? Ich war gerade an dem Laden vorbei, 100 Meter entfernt. Und jetzt schlagen diese scheiß Nazis wieder zu. Silvia, du kennst dich doch mit Graphologie aus. Ja, klar. Ich habe an der Uni ein Graphologieprogramm mitentwickelt. Schau mal, kannst du damit was anfangen? Hau ab, du Türkenschwein. Deutschland für Deutsche. Muss ich nur eben einscannen. In 2 Minuten ist das Ergebnis fertig. Gut, dann mach das. Und zieh dich bitte an. Ich habe übrigens auch schon mal deine Schrift analysieren lassen. Weißt du, was herausgekommen ist? Nein. Willst du es wissen? Nein. Nein? Warum nicht? Weil, wenn herausgekommen ist, dass ich ein guter und intelligenter Mensch bin, dann weiß ich es ja ohnehin. Und wenn das Ergebnis anders ist, dann ist das Programm fehlerhaft und das muss ich mir nicht anhören. Also, bei der Schrift handelt es sich um eine männliche Person. Eher jung und nicht sehr schreibsicher. Ältere Frauen mit Hochschulabschluss kommen als Täter also nicht in Frage. Danke, Silvia, wir sind einen Schritt weiter. Möchtest du mir ein Espresso zaubern? Nein, Josef. Wenn du glaubst, dich über mich lustig machen zu müssen, dann... Entschuldige, Silvia, ich wollte dich nicht kränken, aber ich denke, dass wir es hier nicht mit Rechtsradikalen zu tun haben, sondern mit ganz gewöhnlichen Kleinkriminellen. Mhm. Ersatzteilklau ist ein florierendes Geschäft. Sag mal, kann dein Programm auch Schriften vergleichen? Ja, natürlich. Gut, dann schalt mal bitte auf. Ja? Spielfilmproduktion sucht männlicher Darsteller. 13 bis 25 Jahre alt. Ja. Gerne auch mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund? Für den Kinofilm 7 Zwerge mit Benzin im Blut. Wie bitte? Hast du es? Ja. Gut. Autokenntnisse von Vorteil. Bewerbung? Vorteil. Handschriftlich mit Foto, Adresse und Telefonnummer. Mhm. Und gib unser Postfach an. Gut. Mach mal bitte so 30 Handzettel und häng sie hier in den Geschäften auf. Aber zieh dich vorher bitte an. Also, oh, es hat geklingelt. Guten Tag. Einschreiben für Herrn Bonder. Oh, danke sehr. Eine Unterschrift bitte noch. Ah ja, natürlich, sehr gerne. So, ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, vom Vermieter. Çoban kündigt dir. Aha. Naja, eine Vertreibung aus dem Paradies ist das hier nicht. Und außerdem haben wir 3 Monate Zeit, uns was anderes zu suchen. Kannst du bitte eine Wohnungsanzeige im Internet aufgeben? Was soll ich denn schreiben, Josef? Verschuldeter ukrainischer Privatdetektiv mit Mafia-Kontakten und KGB-Vergangenheit sucht eine großzügige Wohnung mit Domblick? Steht Ihnen sehr gut, das Kleid, Silvia. Danke. Echte Handarbeit von Indios aus Peru. Bio-Baumwolle. Cappuccino, nicht wahr? Ja, ja, natürlich, kommt sofort. Der Therapeut ist aus dem Urlaub zurück. Wie weit bist du, Josef? Weit, hoffe ich. Aber nicht, was deinen Fall betrifft. Heidi, da habe ich noch gar nicht angefangen. Wie bitte? Ich will euch Zeit lassen. Es gibt keine Beziehung ohne Krisen. Ich bezahle dich als Schnüffler und nicht als Eheberater. Verstehe. Gut. So, hier sind 300 von den 500, die du... Entschuldige. Bitte, steck das Geld wieder ein. Bitte. Ich bin einfach ratlos. Hier. Die drei Kölner Adressen, die ich in Juris Navi gefunden habe. So. Einmal der Cappuccino. Bitte schön. Danke. Silvia, hier sind die Adressen, die im Navi gespeichert waren. Schaust du bitte nach, wo das ist? Ja, natürlich. Das klingt wie aus einem schlechten Märchen, aber wenn man nicht geliebt wird, macht Geld auch nicht glücklich. Kein Geld macht auch nicht glücklich, Heidi. Im Wortschatz der Waimiri-Indianer gibt es für den Begriff Glück kein entsprechendes Wort. Die Suche nach dem Glück ist eine Zivilisationskrankheit. Ist der Motor einer kapitalistisch-patriarchalischen Gesellschaft. Also direkt verantwortlich für Unterdrückung und Ausbeutung der Natur, der Tiere und des Menschen durch den Menschen. Ja, Kapitalismus ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Im Sozialismus war es genau umgekehrt. So, ich habe alle Adressen gefunden. Wollt ihr sie sehen? Mhm. Hier, Antwerpener Platz 2 im belgischen Viertel. Da ist das Samovar, ein russisches Restaurant. Römerstraße 9... Ein Ärztehaus. Ah, ja, ja, Dr. Blumenfeld, Juris Zahnarzt, hat seine Praxis. Ja. Und hier, die Ossendorfer Straße 97 war früher eine Grundschule. Jetzt ist hier ein Privatclub, nennt sich das Rote Ledersofa. Oh, ein exklusives SM-Etablissement, nur für Mitglieder. Sadomaso? Oh Gott. Ledersofa. Heidi, spielst du mir bitte nochmal Juris Telefonat vor auf deinem Handy? Wenn ich nur an dich denke, führt Hartwig Kanone von sowjetische Partner Köln. Und dann sehen wir uns wieder auf dem Sofa. Auf dem Sofa, ja. Ich vermute, trifft sich mit dir in diesem Laden. Josef, kannst du da bitte hingehen? Heidi, ich kann unmöglich einem alten Kollegen hinterher schnuppern. Hier ist ein Taschentuch, Heidi. Wissen Sie, Dr. Burks, der Psychologe, bei dem ich in Behandlung bin, macht auch Paartherapie. Soll ich nach einem Termin fragen? Ich hätte nur zu gerne gewusst, wie sie aussieht. Und was sie hat, was ich nicht habe. Okay, Heidi, ist gut. Ruf mich an, wenn Juli das nächste Mal nach Köln fährt und gib mir nochmal 800 Euro Anzahlung. Ich nehme an, deine Rechnung brauchst du immer noch nicht. Ich habe die Entscheidung meines Lebens getroffen. Ist Dr. Buchs schon wieder in Urlaub? Nein, ich habe die Therapie abgebrochen. Ah. Ich wandere aus. Wohin? Ja, nach Brasilien natürlich. Zu den Yanomami-Indianern. Die Sprache kann ich ja schon ein bisschen. Ja, und die passenden Klamotten hast du ja auch schon an. Ja, eben. Dort kann ich so sein, wie ich bin. Und nicht nur das, sie leben im Urmatriarchat. Ach, keine staatlich organisierte Unterdrückung der Frau. Keine Diktatur des Konsums. Hört sich paradiesisch an. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Silvia. Wann geht's denn los? Wenn ich genug Geld gespart habe. Ich brauche 5.000. 1.200 habe ich schon. Gut, ich erhöhe deinen Stundenlohn um 50 Cent. Allerdings werde ich die Zeit abziehen, in der du hier nackt rumläufst. Und du gehst wieder zu Dr. Buchs. Einverstanden? Du schuldest mir eh schon. Ich weiß. Dann schulde ich dir halt noch mehr. Bonda? Ich bin es, Heidi. Juri fährt gleich zum Sofa. Er hat sich gerade eben verabredet. Gut, Heidi, gut. Ich mach mich bald auf den Weg. Danke. Du nicht. Was soll der Scheiß? Ich will hier rein. Musst du dir eine Eintrittskarte kaufen? Ja gut, dann gib mir eine. Ist nur für Mitglieder. Wo kriege ich den Mitgliedsausweis? Bei mir. Aha. Dann gib mir einen. Vorher musst du dir eine Eintrittskarte kaufen. Verstehe. Und die gibt's nur für Mitglieder. Schlaues Kerlchen. Hör mal zu, ich habe hier eine Verabredung. Mit der Putzfrau? Mit meinem Geschäftspartner Juri. Da bist du Russe. Ein russisches Mädchen, siehst du das nicht? Na, dann sag's doch gleich. Juri ist schon da. Hier, deine Karte. Zahlen beim Rausgehen. Na, mein Süßer. Ein Gläschen Champagner. Ja, warum nicht? Gerne. Die Kellner waren als Glöckner von Notre Dame und die Kellnerinnen als Hexen verkleidet. Die meisten Besucher trugen, wenn überhaupt, dunkle Lederoutfits. Jedes Zimmer hatte einen eigenen Namen. Gomorra, Sodom, Hexenkessel oder Teufelskral. Durch eine halb geöffnete Tür sah ich einen feisten Mann, der sich gerade mit einer Eisenstange traktieren ließ. Von hinten. Es war Juri. Der Pater der russischen Mafia. Stöhnend, schweißtriefend und mit einer Hundekette um den Hals. Unsere Blicke trafen sich. Ich konnte nicht so tun, als hätte ich ihn nicht gesehen. Hi, Juri. Wie geht's? Alles gut? Sehr gut. Ich trat ins Zimmer, streckte ihm die Hand entgegen und bemerkte zu spät, dass Juris Hände mit Handschellen an das Bettgestell gefesselt waren. Lange nicht gesehen, nicht? Hey, ich heiße Josef, hallo. Josef, geiler Name. Ich heiße Manfred. Hi, Manfred. Ja, Jungs, also, naja, ich gehe dann, man sieht sich, nicht? Heidi? Ja? Ich weiß jetzt, mit wem Juri dich betrügt. Wie sieht sie aus? Wie heißt sie? Sie heißt Manfred und ist wirklich ein ganz anderer Typ als du. So, hier. Nee. Nein. Nein. 72 Bewerbungen. Wie viele hast du schon durch? Das ist die 46. Ja, und sie ist es. Das ist ganz eindeutig dieselbe Schrift wie auf dem Zettel. Hier. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Taifun Choban und bin 17 Jahre alt. Ich bin gut in der Schule und liebe Autos. Ich habe gerade meinen Führerschein gemacht. Ich wohne in der Kolbstraße. Gib mal her. Hier. Sieh mal an, der Sohn unseres rechtschaffenen, frommen Familiens. Ja? Spreche ich mit Taifun? Ja. Du hast dich für 7 Zwerge mit Benzin im Blut beworben. Du willst ein Filmstar werden. Ja. Gut. Kannst du in einer halben Stunde an der Ecke Kolb-Hohlweider Straße sein? Ja, klar. Schön. Ich freue mich aufrichtig, dass ich dich gefunden habe. Hallo Nachbar. Warum hast du so kleine rote Augen? Wie viel Benzin hast du schon im Blut? Sie sind das? Ich wusste gar nicht, dass Sie... Spielt Ihre Sekretärin da auch mit? Komm mal mit. Den Ahmed kennst du seit deiner Geburt, stimmt's? Das da war mal sein Taxi. Hey, Alter, ich... So, Taifun, du hast 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Wir gehen zu Ahmed und erzählen ihm die Geschichte. Was? Ich werde ehrlich weggucken, wenn dir ein paar Knochen bricht. Hey, Mann. Und dann gehen wir zu deinem Vater in seinen Gemüseladen. Auch da werde ich mir die Ohren zuhalten und den Kinderschutzbund nicht benachrichtigen. Hey, bitte, wir können das... Und dann gehen wir zur Polizei. Und dort erzählst du von deinen Freunden. Was? Und wenn du den Helden spielst und nichts sagst, dann gehen wir nochmal zu Ahmed und dann nochmal zu deinem Vater, bis du von deinen Freunden erzählst, denn du die Ersatzteile verkauft hast. Hey, und dann werden deine Freunde ziemlich sauer auf dich sein. Und was dann passiert, kannst du dir selber vorstellen. Emma, bitte nicht, Mann. Das ist die Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Du und deine Kumpels, ihr kümmert euch darum, dass der Wagen bis morgen früh genauso aussieht, wie er ausgesehen hat. Und ich gebe dir mein Ehrenwort, dass es dann unter uns bleibt. Möglichkeit 2. Eine intelligente Entscheidung, Typhon. Wie geht's eigentlich deiner Freundin Judith? Wann kommt sie wieder? Dauert noch ein paar Tage. Wieso? Weil ich jetzt auch ein paar Tage weg bin. Ich komme auch allein zurecht, Silvia. Ja? Wo fährst du hin? Mit dem Veganerbund nach Paderborn. Zu einer Blockade-Demo gegen Schweinemastzucht. Na dann, viel Spaß. Also, wenn du mich brauchst, bleib ich hier. Josef, du bist mir wichtiger als jedes Schwein der Welt. Danke, Silvia, danke. Ich hab dich auch lieb. Aber fahr ruhig hin. Jemand muss sich ja auch für die Schweinerechte einsetzen. Schweine sind ja auch, Schweine eben. Man sollte sie anständig behandeln. Genau. Hallo, Josef. Ich bin's, Juri. Ich möchte dich gerne sehen. Meine Männer, Sergej und Wladimir, holen dich ab. Sie warten bereits vor deiner Tür. Es war eindeutig ein Befehl, der nicht verweigert werden konnte. Der schwarze BMW parkte vor dem Haus. Wir fuhren los. Niemand sagte ein Wort. Nach 20 Minuten bog der Wagen in eine holprige Straße mitten in einem verlassenen Industriegebiet ein und hielt an der Hofeinfahrt zu einem alten Fabrikgebäude. Dort wartete bereits Juri. Hallo, Juri. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Wie lange kennen wir uns, Josef? Lang genug, um zu wissen, dass man nicht alles voneinander weiß. Es gibt Sachen, Josef, die sollte man besser nicht tun. Du hast mir nachgeschnüffelt in Heidis Auftrag. Du hast ihr gesagt, wo ich bin, was ich mache. Wie kommst du drauf? Kein Wunder, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Wenn sogar die Elite des Staates, der Geheimdienst, solche Trottel wie dich beschäftigt hat. Sie war verwandt? Und wie? Eine geniale Erfindung des Mossad. Die Wanzen sind alle in ihre BHs eingenäht. Hat mich mehr gekostet als ihr Lamborghini. Wieso eine? Danke, ich habe aufgehört. Das ist gut. Du wirst gesund sterben. Ich habe auch schon auf 2 Päckchen am Tag reduziert. Das ist bewundernswert, Juri. Gratuliere. Nach meinem Geburtstag im Mai höre ich auf. Dann habe ich Jubiläum. 40 Jahre Raucherleben. Mit 15 habe ich angefangen. Die erste habe ich mit meinem Vater geraucht. An dem Tag, als meine Mutter starb. Schlaganfall mit 40. War keine große Überraschung. 1,60 groß, 105 Kilo schwer. Sie aß von morgens bis abends. Hörte einfach nicht auf. Im Krieg hat sie als Kind die Blockade von Leningrad überlebt. Nach der Beerdigung hat mir mein Vater erzählt, wie. Die hat sich vom Fleisch ihrer Mutter ernährt. Die hat sich wohl umgebracht, damit ihre Tochter überlebt. Schreckliche Geschichte. Gut, dass der Krieg vorbei ist, nicht? An dem Tag habe ich geschworen, mich an den Deutschen zu rächen. Hat lange gedauert, bis ich in die Sonderabteilung für innere Sicherheit Staatsfeinde der UdSSR nach Ost-Berlin versetzt wurde. Aber dann habe ich bei jedem Volksfeind an meine Mutter und an meine Oma gedacht. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell die dann gestanden haben. Doch, Juri, doch, das kann ich mir vorstellen. Du hattest einen guten Ruf, wenn es um Verhöre ging. Ich hatte die besten Aufklärungs- und Geständnisse geboten. So, jetzt kommen wir zur Sache. Genosse Bondar, Josef Bondar, Agent 000. Du hast mir nachgeschnüffelt. Wie nennst du dieses Verhalten? Dummheit. Ich nenne es Verrat. Verrat bedeutete mindestens die Todesstrafe. Aber eigentümlicherweise verspürte ich in diesem Moment keine Angst, eher eine euphorisierende Leichtigkeit. eine schicksalsergebene Vorfreude auf die Erlösung, auf die Befreiung von den immer wiederkehrenden Panikattacken, meinem Souvenir aus Afghanistan, die Befreiung von Gier, Hinterhältigkeit, Dummheit und Eitelkeit, also von all den menschlichen Eigenschaften, mit denen ich schon von Berufswegen seit Jahren zu tun hatte. Einzig der Gedanke, dass ich Judith nie mehr sehen würde, schmerzte ein wenig. Machen das deine Jungs oder soll ich selber? Nein, nein, mein Lieber. Damals ist es dir zu einfach. Abtreten kann jeder. Du musst Verantwortung für deine Tat übernehmen. Was erwartest du von mir? Eine kleine Wiedergutmachung, den Beweis deiner Loyalität. Du sollst Heidi beseitigen. Was? Du sollst Heidi liquidieren. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Überhaupt nicht. Ich habe eine Lebensversicherung für sie abgeschlossen, 12 Millionen Euro. 1% ist für dich. Das kann ich nicht machen, Juri. 2%. Nein, nein, nein, ich werde Heidi nicht töten. Wie du meinst. Ich wäre nur schade um deine Freundin. Judith? Sie ist meines Wissens auf dem Interpol-Fortbildungsseminar in Petersburg. Wie meinst du das? Mach dir keine Sorgen. Meine Jungs passen bestens auf sie auf, überwachen sie auf Schritt und Tritt. Du hast 24 Stunden Zeit, dir was einfallen zu lassen. Also keine Angst, sie bleibt am Leben. Die Männer, die sie entführen werden, sind heißblütige Kaukasier. Sie töten ungern hübsche blonde Frauen. Sie sind lieb und einfühlsam. Üben in der Heimat täglich mit Schafen und Ziegen. Oder denkst du, das wäre für Judith Wendel keine Folter, sondern Spaß? Julia. Wenn ich wirklich keine andere Wahl habe. Wie stellst du dir das vor? Wie soll ich Heidi... Das überlasse ich deiner Fantasie. Kleiner Tipp, sie kann nicht schwimmen. Ah, sie kann nicht schwimmen. Okay. Okay. Gut. Kannst du sie verwanzen, damit sie mir nicht abhaut? Ich hab dir doch schon gesagt, sie ist verwanzt. Ich höre jeden Bubs von ihr. Aha, gut, sehr gut, sehr gut, Juri. Ich habe da eine Idee. Ein Bekannter von mir hat einen Bootsverleih in Ostende. Ich werde mir da was einfallen lassen. Na bitte, geht doch. Aber ich will 5% von der Versicherungssumme. Und dein Ehrenwort, dass Judith unbeschadet bleibt. Josef, leider bist du nicht in der Position, Bedingungen zu stellen. Jetzt sitzen wir im selben Boot, Juri. Wir sitzen im selben Boot, Josef. Nur ist das Boot eine Galeere. Der eine sitzt unten angekettet und rudert, der andere ist oben und steuert. Vergiss das nicht. In dieser Nacht hatte ich einen Traum. Ich bin im Gefängnis. Judith holt mich zum Verhör ab. Judith, ich muss mal pipi. Kannst du mir kurz die Handschellen abnehmen? Natürlich. Du läufst mir nicht weg. Ich finde dich überall. Das Fenster in der Toilette steht weit offen. Ich klettere hinaus und bin mitten in der Stadt. Ahmed wartet mit seinem Taxi auf mich. Salamu alaikum, Yosef. Ich habe dir eine frische Unterhose mitgebracht, auch Zahnseide und deinen alten sowjetischen Pass. Danke, Ahmed. Fährst du mich zum Flughafen? Klar. Wo fliegst du hin? Nach Brasilien, zu den Ovaya-Maya-Indianern. Sie heißen Yanomami, Yosef. Übrigens, im Handschuhfach ist deine Wasserpfeife. Mach es dir gemütlich. Krass, die letzte Wasserpfeife habe ich in Afghanistan geraucht. Das ist die, die du geraucht hast, Yosef. Wo hast du sie her? Das ist deine. Die hast du immer bei dir. Hast du es schon vergessen? Von welchem Terminal fliegst du ab, Yosef? Vom Terminal F. F. Für Flüchtlinge. Das ist gut. Dafür brauchst du kein Visum. Ich laufe auf eine Rolltreppe nach oben. Doch die Rolltreppe fährt abwärts. Ich muss rennen, trete aber nur auf der Stelle. Hinter einer Glaswand steht Ahmed mit der Wasserpfeife in der Hand. Die Wasserpfeife ist mit Blut gefüllt. Ahmed sprüht mit Blut an die Glaswand. Das ist das Blut der gefallenen Helden. Gestorben für Freiheit und Vaterland. Ich habe kein Vaterland. Ich muss zum Terminal F. Für Flüchtlinge. Das ist alles eine Lüge, Ahmed. Eine Lüge. Es gibt keinen Tod für Freiheit und Vaterland. Niemand stirbt für Jesus oder Mohammed. Man stirbt nur für die Würmer. Nur für die Würmer. Die Menschheit ist hoffnungslos krank, Ahmed. Durchseucht mit Angst und Misstrauen. Unheilbar süchtig, geltungssüchtig, herrsüchtig, machtsüchtig. Wir sind ein Fehler der Evolution. Deswegen muss ich zum Terminal F. Achtung, Achtung. Terminal F schließt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Perfekt, die Rolltreppe direkt in ein Flugzeug hier. Ich bin der einzige Passagier. Ich setze mich ans Fenster, Platz 13F, und schnalle mich an. Plötzlich taucht Jordan auf. Was glauben Sie, wer Sie sind? Ich? Das ist mein Platz. Jordan setzt sich neben mich. Mindestens auf Wolke 5. 2 Wolken vor Mohammed will ich meinen Platz haben. Ein nacktes Stewardess verteilt Getränke. Ich greife nach Orangensaft. Tut mir leid, Orangensaft ist nur für A, B und C Passagiere. Für F-Gäste mit sowjetischem Pass gibt es später Tomatensaft mit dem Blut der Arbeiter- und Bauernklasse. Bitte, kein Blut mehr, kein Blut! Keine Angst, Josef. Das ist Bio-Blut aus dem indischen Kandelbaum. 100% vegan. Aus den Lautsprechern ertönt die sowjetische Hymne. Choban rollt im Gang einen Teppich aus und fängt an zu beten. Auf einmal erscheint Judith in Polizeiuniform. Flüchtling Bomber, wir sind festgenommen. Wir verlassen das Flugzeug über eine Notrutsche und landen direkt in Heidis Lamborghini. Wo fahren wir hin, Judith? Wir fahren zur Hinrichtung, Josef. Wer wird hingerichtet? Feiglinge, die eine pathologische Angst haben, dem Leben zu vertrauen. Geizhälse, die ihren Weltschmerz und ihre Panikattacken nicht abgeben wollen. Ignoranten, die nicht begreifen, dass das Leben kein Kartenspiel ist, sondern ein Geschenk. Josef Bonner ist in allen 3 Punkten schuldig gesprochen. Ahmed, Josef, das Auto ist wieder ganz. Das ist wie ein Wunder. Wie hast du das hingekriegt? Ja, weißt du, Ahmed, der KGB und die Nazis. Die hatten schon immer gute Beziehungen zueinander. Hitlers Stalin-Pakt, hast du schon davon gehört? Nee, hab ich nicht. Was schuld ich dir? Ah, nichts, nichts, sag mir nichts. Du bist ein Freund. Vielleicht kannst du für mich die eine oder die andere Fahrt übernehmen. Für dich immer, Bruder. Danke, Ahmed, danke. Hättest du vielleicht morgen Zeit für einen kleinen Ausflug nach Ostende? Ah, Ostende, Westende. Josef, für dich fahre ich bis jedes Ende der Welt. Bis morgen, Bruder. Au rein. Heidi Golub? Hallo Heidi, ich bin's, Josef. Schlechte Nachrichten. Juri will dich umbringen lassen. Was? Er ist sauer, weil du ihm nachgeschnuffelt hast und außerdem will er die Lebensversicherung kassieren. Pack das Nötigste zusammen, setz dich morgen Mittag in deinen Lamborghini und fahr so schnell du kannst nach Ostende zum Marina Yachthafen. Ich werde dort auf dich warten. Was hast du vor? Vertrau mir. Ach ja, und an der Raststätte nach der Grenze bleibst du 10 Minuten stehen und checkst, ob dir niemand gefolgt ist. Hast du mich verstanden? Ja, gut. Ich muss hier nur noch einige Sachen erledigen. Bis morgen. Hallo, Josef. Schön, dass du anrufst, Judith. Geht's dir gut? Bist du gesund? Josef, pass mal auf, ich habe das sichere Gefühl, dass ich hier seit einigen Tagen observiert werde. Und zwar nicht nur vom russischen Geheimdienst, sondern von seltsamen Männern, also dem Aussehen nach kaukasischer Herkunft. Sie haben sich im Hotel in den Nachbarzimmern einquartiert. Sie verfolgen mich überall auf der Straße, in Cafés. Und weißt du was, sie fahren sogar die Taxis, die man mir im Hotel bestellt. Können das tschetschenische Terroristen sein? Also wollen die mich vielleicht entführen? Nein, Judith, keine Angst. Das sind gewöhnliche Kriminelle. Warum bist du dir da so sicher? Sag mal, Josef, hast du etwas damit zu tun? Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Nein, nein, nein, Judith. Was geht hier vor, Josef? Sag mir bitte sofort die Wahrheit. Nee, bitte, mach dir keine Sorgen, Judith. Alles wird gut. Ich rufe dich morgen an, ja? Hab dich lieb. Das kann doch nicht wahr sein. Josef, ich... Scheiße. Schön, dass du pünktlich bist, Heidi. Komm mit aufs Boot. Was hast du vor? Ich bringe dich nach England. Dort nimmst du einen Flieger nach Miami und kommst bei einem Freund von mir unter. Warum mit dem Boot? Wir könnten doch auch durch den Euro. Nein, wir müssen die Spuren verwischen. Judiths Männer sind dir bestimmt gefolgt. Und wenn wir uns jetzt nicht beeilen... Aber das sind so hohe Wellen. Ich hab Angst. Mach dir keine Sorgen. Komm, Heidi, alles wird gut. Nein. Jetzt, komm. Nein. Komm. Nein. Die Wellen sind zu hoch. Mir ist schlecht. Mir ist immer schlecht, wenn ich auf dem Meer bin. Halte durch, Heidi. In 3 bis 4 Stunden sind wir da. Was? Ich muss mich übergeben. Okay, komm hier. Ich helfe dir. Beug dich über Bord. Hilfe! Was machst du? Ich kann nicht schwimmen. Josef, ich kann doch nicht schwimmen. Bitte hilf mir. Bitte. Na bitte, geht doch. Ja? Juri, ein schreckliches Unglück ist passiert. Heidi ist ertrunken. Ja, ich war... Furchtbar. Sie bekommt die schönste Beerdigung, die Düsseldorf je gesehen hat. Ich habe alles versucht. Es tut mir so leid. Wo bist du? Ich bin noch bei der Polizei in Ostende, muss gleich in U-Haft. Mein sowjetischer Bootsführerschein ist leider vor 30 Jahren abgelaufen. Mach dir keine Sorgen. Wenn nötig, bezahle ich dir den besten Anwalt. Dich trifft keine Schuld. Wie oft habe ich ihr gesagt, Heidi, mach einen Schwimmkurs, wenigstens das Seepferdchen. Aber nein, nicht mal das. Gott hab sie selig. Judith, pass auf, aber du musst... Kannst du mir mal erklären, was das alles... Ich erkläre dir alles, wenn du wieder in Köln bist. Du musst sofort aus Petersburg verschwinden. Was? Hör zu, ich bin in Belgien, habe hier erfolgreich einen kleinen Auftrag erledigt. Deswegen dürfte dir eigentlich nichts passieren. Aber kaukasische Kriminelle sind manchmal unberechenbar. Ja, sehe ich. Sie geben sich nicht mal mehr Mühe, sich zu tarnen und schieben 24 Stunden Wache vor meiner Tür. Soll ich vielleicht zur Polizei... Nein, auf gar keinen Fall. Möglicherweise stecken sie alle unter einer Decke. In diesem Land ist die Wahrscheinlichkeit größer, einen Sechser im Lotto zu gewinnen, als auf einen nicht korrupten Polizisten zu treffen. Bitte, Josef, mach's kurz. Was soll ich tun? Also pass auf. Du bestellst dir jetzt an der Rezeption ein Taxi. Der Fahrer wird mit Sicherheit einer von dieser Mafia sein. Du musst ihn täuschen. Nimm also nur eine Handtasche mit dem Nötigsten mit. Und sag ihm, du willst shoppen. Lass dich zu diesem berühmten Einkaufszentrum, Gastinny Dvor, fahren, kennst du ja schon. Gib dem Fahrer ein paar Rubel und bitte ihn, eine Stunde auf dich zu warten. Im Einkaufszentrum selbst befindet sich eine U-Bahn-Haltestelle. Du musst 2-mal umsteigen, dann bist du am Flughafen. Nimm die erste Maschine in den Westen, egal wohin. Gute Reise, ich liebe dich. Schäschbäsch. Wie lief eigentlich gestern deine Gerichtsverhandlung, Ahmed? Hast du deinen Taxischein zurück? Ah, er hat die Klage zurückgenommen. Ja, du meinst sie, diese sächsische Blondine, die du bei Nacht und Nebel an der Autobahn rausgesetzt hast. Nee, sie ist ein Er, also ein Transfer... Transvestit? Ja, genau. Ist mir im Dunkeln gar nicht aufgefallen. Ist so ein sächsischer Katabaratist und war als Büttenredner in Köln. Und das mit der Beschneidung, ja, das sollte ein Witz sein. Naja, manche Witze sollte man besser nicht machen. Wie habt ihr euch denn jetzt geeinigt? Er zieht die Klage zurück und die haben mich jetzt dazu verdonnert, ich muss nächste Karneval kostenlos 5 Tage ihn als Privatfahrer, muss ich den durch die Gegend fahren. Tag und Nacht, ey. Auch nicht gerade eine milde Bestrafung. Ja, hätte schlimmer kommen können. Ja. Ich rasiere dich jetzt. Ja. Sag mal, wie geht's eigentlich Judith? Die ist vorgestern wohlbehalten in Köln gelandet. Zurzeit ist sie ein bisschen sauer auf mich, weil ich ihr nicht sagen will, welchen Auftrag ich in Belgien erledigt habe. Aber das kleine Problemchen wollten wir heute Abend beim Essen klären. Hey Judith, gerade haben wir noch von dir gesprochen. Was ist das? Siehst du doch, eine Zeitung, Kölner Stadtkurier. Ach nee. Hey Josef, boah, walla, krass, ey, du bist auf dem Titelbild. Schrecklicher Unfall in Belgien, dem Kölner Privatdetektiv Josef Bonder scheint das Pech an den Fersen zu kleben. Letztes Jahr saß er unschuldig im Knast und vorgestern geriet er in belgische Untersuchungshaft. Seine beste Freundin, Ex-Model Heidi Golob, Ehefrau des angesehenen Düsseldorfer Geschäftsmannes Juri Golob, ertrank in Belgien nach Bootsunfall. Golob an Deck ausgerutscht, über Bord gefallen, kam jede Hilfe zu spät. Die Küstenwache, die Suche hat aufgegeben. Kannst du mir das erklären? Ja, der Kölner Kurier hat die Exklusivrechte an die Geschichte gekauft. Das war dein Auftrag, du hast Heidi umgebracht. Nein, Judith, beruhige dich. Ich will mich gar nicht beruhigen, weißt du, das war's da mit uns. Ich bring dich in den Knast, sobald ich die Beweise habe. Hey Judith, jetzt chill mal, ja? Das war alles nur gespielt. Also ey, schau mal, was hat denn Ahmed damit zu tun? Ja, Heidi lebt, wir waren mit 2 Booten unterwegs. Die beiden haben einen kleinen Kampf inszeniert, aber Heidi hat nur ihre Kleider ins Wasser geworfen. Der BH war verwanzt. Und Juri hat alles mitgehört. Er musste glauben, dass sie ertrunken ist. Ja, wollt ihr mich verarschen? Und wann habt ihr den Plan erklärt, wenn ihr BH die ganze Zeit verwanzt war? Nach der Grenze habe ich ihr den Zettel mit Josefs Plan zugesteckt. Ja, und später, nach dem vermeintlichen Unfall, hat Ahmed Heidi mit dem 2. Boot an Land gebracht und sie dann mit seinem Taxi nach Brüssel zum Flughafen gefahren. Ja, ab nach Indien. Sie soll dort in so eine arische... Ashram. Ja, was auch immer, untertauchen. Das soll ich glauben. Ich schwöre, Judith, so war's. Josef hat Juri richtig reingelegt. Die Geschichte ist zu Ende. Ja, die Geschichte. Wunder? Hallo, Josef. Hallo, Juri, wie geht's? Laufen die Vorbereitungen für die Beerdigung? Auf Hochtouren. Die Beerdigung wird sicher schön, würdevoll. Wie es sich für einen alten KGB-Genossen gehört, dem man vorher bei lebendigem Leib die Eier abgeschnitten hat. Wie meinst du das? Erstens hat Heidi vor ihrem Tod alle gemeinsamen Konten leergefegt. Ein paar Millionen. Oh, das tut mir leid. Aber du bekommst ja die Lebensversicherung. Du, Juri, ich verzichte auf meine 5%. 2% würden mir ausreichen. Und zweitens ist ein Wunder geschehen. Heidi hat nach ihrem Tod aus Indien ihre Mutter in Düren angerufen, um ihr zu sagen, dass es falsch ist, was die Zeitungen berichten. Dass sie lebt und nur ein paar Probleme mit ihrem Ehemann hat. Oh, sie hat Probleme mit ihrem Ehemann. Die liebe Schwiegermama rief mich an und fragte, ob wir nicht wieder zueinander finden könnten. Das heißt, die Lebensversicherung kann man begraben. Ja, und nicht nur die. Er war nicht zufrieden, dein Geschäftspartner? Nein, Ahmed, das Geschäft hat sich nicht gelohnt für ihn. Und ich fürchte, diese Geschichte ist nicht wirklich zu Ende. Josef? Glaube, Liebe, Mafia. Die Frau des Paten. Von Marc Zack. Die Rollen und ihre Darsteller: Josef Bonda, Marc Zack. Heidi Golub, Claudia Obstadt-Minges. Juri Golub, Martin Brambach. Silvia Kischke, Janina Sachau. Judith Wendel, Anja Leis. Ahmed, Özgür Çebi. In weiteren Rollen: Seyhun Demirov, Tunç Deniza, Jörg Kernbach, Peter Nottmeier, Sven Seeburg und viele andere. Technische Realisation: Rike Wiebelitz und Jens Buchheister. Regieassistenz: Stefan Kordes. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. In der nächsten Woche ist es an der Zeit, mit unserem schon traditionellen Jahresend-Mehrteiler zu beginnen. Diesmal heftet sich der berühmteste Detektiv aller Zeiten an die Fersen des berühmtesten Serienmörders aller Zeiten, Jack the Ripper. Sherlock Holmes und die Whitechapel-Morde von Alfred Marquardt. nach den Figuren von Arthur Conan Doyle und einer Recherche von John Wilding. Am 13., 20. und 27.